Es ist Gunfight, Motherfucker. Ich bin es, Tricky M, ein gewisses Talent. Ich bin der Bessere von uns beiden, keine Chance es abzustreiten. Du bist es, weil ich viel zu tight bin. Ich bin es, Tricky M, ein gewisses Talent. Ich bin der Bessere von uns beiden, keine Chance es abzustreiten. Du bist es, weil ich viel zu tight bin. Wenn ich rappe, ist ein Blumengeschenk, eine fette Kugel im Hemd und du blutest im Vans. Deinen Mut, meinen Namen zu nennen, ist nicht gut, so als würdest du den Schwanz einklemmen. Immer flähen diese Hater wie die Niagara-Fälle, aber meine Kelle rückt dir auf die Schnelle, auf die Pelle. Es ist mir Wurstbassard und dich in Wurstbassard. Ich hab nen Gurkenlaster, also spurst du Kaspar. Warte ab, bis ich dich mit Kübel ficke. Dann siehst du aus wie tausend an dir Kübelböcke. Das hier ist Roller for Croft und du bist Kermit der Frosch, denn ich bin Warlock der Gott. Du mach dich voll und kaputt, ab in die Sackgasse, kleine Sackratte, dann auf die Gasplatte, weil ich es nie hatte. Verbrenne jetzt, du Penner des Raps, ich scheiß auf dein Battle-Text, denn ich hab jetzt eine Flexmaschine, die ich dir ganz genüsslich in deine Rosette schiebe. Willst du jetzt wirklich wissen, ob ich dich mit Kerzen ziere? Ich sag mal ja, meine Träume werden wahr. Ich war soft, aber jetzt ist der Entertainer wieder da. Wer ist da? Ich bin es, Tricky M, ein gewisses Talent. Ich bin der Bessere von uns beiden, keine Chance es abzustreiten. Du bist es, weil ich viel zu tight bin. Ich bin es, Tricky M, ein gewisses Talent. Ich bin der Bessere von uns beiden, keine Chance es abzustreiten. Du bist es, weil ich viel zu tight bin. Ich bin tadellos und ladenlos, verschonungslos mit einer Nase Koks und einer Karl-Kani-Hose. Ich bin der gut gebräunte, zweitbedeutende der 100 schönsten Leute. Meine Fäuste wollen die Bräute in die Jung von heute. Ich bin hart, aber herzlich, zart und vor Schmerzen nicht zu bremsen. Darum gehen die Bremsen nicht, Bitch. Und deine Karre ist so unvergesslich, hässlich. Jede Ware wäre unverbesserlich, dagegen ohne Witz. Ich verlerne keine Raps, in der Ferne sehe ich eine Perle, die mir sagt, sie hat mich gerne, kein Scherz. Du bist einfach abgehauen, ohne dich zu trauen, eine Frau anzusprechen, weil sie dich verhaut. Wow, es gibt keine Ausrede mehr, geh raus, rede mehr mit der, lass sie ausreden, yeah. Sprechen werden deine Scheine blechen, musst du eine Weile, keine geile Feige lässt dich fressen ohne Reife. Es wird Zeit zu studieren, deine Beine zu reduzieren, zu kaschieren, retuschieren oder Neues zu probieren. Ich bin back und deine Hut verbrennt, dieser Dreck musste weg, weil man es gut erkennt. Wer war das? Ich bin es, Tricky M, ein gewisses Talent. Ich bin der Bessere von uns beiden, keine Chance es abzustreiten. Du bist es, weil ich viel zu tight bin. Ich bin es, Tricky M, ein gewisses Talent. Ich bin der Bessere von uns beiden, keine Chance es abzustreiten. Du bist es, weil ich viel zu tight bin.